Kundgabe 4142. Empfangen am 13.10.1947. Geistige Kommunion. Vorgang. Wiedergeburt. Geistig kommunizieren ist ein Vorgang, der ungemessene Gnadenzuwendungen verbirgt, denn es ist die Vereinigung mit mir selbst, der ich Gnaden austeile im Übermaß. Durch die geistige Kommunion tritt die Seele des Menschen in ein Stadium der Verklärung. Sie gehört nicht mehr der Erde an, sondern steht mit dem Geist in sich in so inniger Verbindung, dass sie gleichsam selbst vergeistigt ist und in diesem Zustand die Seligkeit der Verbindung mit dem Vatergeist empfindet, ohne dass der Mensch mit seinen körperlichen Sinnen etwas spürt. Es ist lediglich Anteil der Seele, die sich von der Erde und gewissermaßen auch vom Körper gelöst hat und in geistigen Sphären weilt. Ich selbst erfasse sie voller Liebe und strahle die Liebe auch in sie aus. Ich erfülle sie mit der Kraft, die sie befähigt, völlig geistig zu fühlen und zu denken und nur das zu wollen, was meinem Willen entspricht. Es ist die geistige Kommunion ein Zustand völliger Willenshingabe an mich. Denn mit mir vereinigt sein kann nur die Seele, die jeglichen Widerstand aufgegeben hat und mir in tiefster Liebe sich hingibt, also mein Urwesen annimmt und selbst zur Liebe wird. Diese Umgestaltung ihres Wesens vollzieht sich durch Liebeswirken des Menschen zunächst, dem dann inniges Verlangen nach mir selbst folgt, das so stark ist, dass die Seele mich zu hören und zu spüren begehrt. Durch dieses Verlangen zieht die Seele mich selbst an sich, weil die Liebe den Zusammenschluss sucht und findet und weil ich, als die ewige Liebe selbst, kein anderes Ziel kenne, als vereinigt zu sein mit meinen Geschöpfen und sie mit meiner Liebe zu beglücken. Und darum komme ich jedem Verlangen einer liebenden Seele nach und ich beglücke sie, indem ich meine Gegenwart in ihr kundtue durch mein Wort, auf dass sie fühlet meine Gegenwart, auf dass sie meiner Nähe gewiss ist und einen unleugbaren Beweis meiner Liebe empfängt. Meine Ausstrahlung, mein Wort, mein Fleisch und mein Blut. Die geistige Kommunion ist die innige Vereinigung mit mir, die niemals ohne Folgen bleiben kann. Es wird die Seele wiedergeboren, sie tritt aus ihrer Hülle heraus, sie wird frei, aus einer Kerkerhaft, sie tritt in das Leben, denn mein Geist verbindet sich mit ihr und erweckt sie zum Leben. Sie wird geistig tätig und sie nimmt Gnadengaben in Empfang, ein reiches Wissen, das ewige Wahrheiten umfasst. Sie befindet sich nicht mehr im Zustand des Todes, sondern sie lebt ein neues Leben in Licht und Kraft, im Wissen und in der Liebe. Und ich bin ständig mit ihr vereint, denn wer einmal geistig kommuniziert, der will die Vereinigung mit mir nicht mehr missen. Er sehnet sich ständig nach meiner Gegenwart und meiner Liebe, und sein Sehnen wird ständig erfüllt werden. Denn eines wiedergeborenen Seele kehrt ständig wieder zu ihrem Ausgang zurück. Sie fühlt sich als Geist ins Reich der Geister gehörig. Sie fühlt sich als Kind dem Vater eng verbunden. Sie bleibt in ständiger Liebe und trennt sich daher ewiglich nicht mehr von mir. Und die Erde hält sie nur noch so lange gebunden, bis sie von ihrem geistigen Reichtum, von ihrem durch die geistige Kommunion empfangenen Gnadenschatz abgegeben hat an ihre Mitmenschen, um ihnen gleichfalls das unsagbare Glück der geistigen Vereinigung mit mir zu verschaffen, um ihnen zu verhelfen zur Seligkeit, die sie selbst gefunden hat, durch die Liebe. Amen.